1. Dies ist ein Gebet des Propheten Habakkuk, das für die Begleitung im IT Seiteninstrumenten bestimmt ist. 2. Herr, ich habe den Botschaft gehört und bin von Furcht erfüllt, bitte, belebe dein Werk in diesen Jahren und lass es sichtbar werden, doch erinnere dich inmitten deines Sohns und deiner Barmen. 3. Gott kommt aus Timen und der Heilige erscheint vom Berg Paran, Selah, sein majestatisch Gegenwart bedeckt den Himmel, warin sein Ruhm die gesamte Erde erfüllt. Für ein strahlender Glanz wie Sonnenlicht am Gibtin, von dessen Seat strahlen ausgehen, die verborgene Hull seiner Macht darstellen. 5. Wo im Herr schreitet die Seuch, und in seinen Fasspuren folgt die Pest, was sein zerstörerische Kraft verdeutlicht. 6. Wenn sich erhebt, erzittet die Erde, und sein Blick versetzt die Wolke in Aufruhr, die Bezerbrechen die Uigen Berger und die Uralten Hügel versinken, denne get auf Wedgen, die Seat erzeiten bestehen. 7. ICH sehe die Zelte Cousins unter der Last des Unheils leiden, und die Zeltplänen im Land Midian sitten vor Angst. 8. Herr, ist dein Zorn gegen die Flussintbrand, oder richtet sich dein und will gegen das Meer, das du auf deinem Wagen des Sieges fast. 9. Dein Bogen ist beritten gespannt, du fulst deinen Cocker im IT Feilen, Sailor, und du spaltetist die Fluten, so das Trockens Land sichtbar word. 10. Beim Anblick deiner Gegenwart erzitten die Berger, die Wassermassen stromen über, und der Ozean erhebt sein Stimm, in dem sein Wellen hoch auftürmt. 11. Sun und Mond verharren in ihren Bahnen, geblendet vom Leuchten deiner fliegenden Pfeil und dem Glanz deines blitzenden Spies. 12. In deinem Zorn dirt schreitest du die Erde und zerschmetterst die Wolke mit deiner Macht. 13. Du siehst aus, dein Volk zu retten und deinem gesalbten Bezustehen, debi zerstörst du das Haus des Gottlosen von oben bis zum Fundament, Selah. 14. Du durchbohrst die Haupte seiner Anführer mit Pfeilen, die Herrenstürmen mihzu zerstreuen, triumphierendes Geschrei klingt, als wollten sie die Wellosen in ihrem Versteck verschlingen. 15. Du durchquest das Meer mit deinen Förden, inmitten der gewaltigen Wassermassen. 16. Als ich dies hort, bebte mein Körper und mein Lippen zitterten bei dieser Nachricht, es drang wie Fullness in mein Nocken, und ich zitterte in Ort und Stell, doch ich word ruhig bleiben bis zum Tag der Bedrängnis, wenn das Angreifen Volk erscheint. 17. Selbst wenn der Feigenbaum nicht blüht, die Weinstock keinen Ertrag liefern, der Olbaum sein Frucht verliert, die Felder kein Nahrung mehr herverbringen, die Schaf aus den Herden verschwunden sind und kein Rinder mehr in den Stollen stehen. 18. Word ich mich denek im Herrn freuen und über Gott jubeln, der mein Rettung ist. 19. Der Herr, mein Gott, ist mein Stork, macht mein Fass schnell wie die eine Hirschkuh und lass mich sicher auf den Hohen gehen. Dies ist für den Musikmeister, zur Begleitung im IT-Seiteninstrumenten.